es genau so weitergehen. Die Musik spielte schon, der Tanz begann, dann kamst du und alles fing erst an. Nur uns beide gab es noch nichts anderes, sagen wir mir, dass es nie zu Ende geht, wünsch ich so sehr. So kann's immer weitergehen. Heute wird nicht zur Uhr gesehen. Tanz verliebt beim Lichterschein. Mit mir in die Nacht hinein. Und wenn wir uns wiedersehen, soll's genauso weitergehen. Bald mit uns drehte sich der ganze Saal. Frohe Menschen sahen wir überall. Unsere Freude steckte an, seit wir zusammen sind, fühle ich mich über Nacht.